Aus welchen Geboten ergeben sich die Pflichten der Handwerker, der Kaufleute, der Verwalter fremden Gutes und ähnliche, die ihnen obliegenden Pflichten der Treue, der Aufrichtigkeit, der Gerechtigkeit und der Billigkeit ergeben sich aus dem 7., 8. und 10. Gebot, welche jede Art von Betrug, Ungerechtigkeit, Nachlässigkeit und Doppelzüngigkeit verbieten. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren deines Nächsten gut. Diese Gebote hauptsächlich werden die Pflichten all dieser weit gefächerten Lebensstände bestimmt. Handwerker jeder Art, Kaufleute, die anderes Gut verwalten, fremdes Gut verwalten. Nicht einfach alles in die Tasche stecken. Kommenden Sonntag im Sonntagsevangelium lesen, nicht bei dem Fest des von der Heiligen Anna, aber Sonntagsevangelium, der Verwalter, der angeklagt wird, also die Güter des Besitzers vernachlässigt oder verschleudert.